als Avantgarde des Proletariats der Industriearbeiter. Stellvertretend für das Proletariat wollen sie die Diktatur ausüben. Doch zur Zeit der Oktoberrevolution gibt es in Russland mehr Adlige als Arbeiter. Der Rest sind Bauern. Bestenfalls 3 Millionen Proletarier schuften in den wenigen Fabriken des rückständigen Riesenreiches. Von Beginn an ist die Diktatur des Proletariats eine Diktatur der Partei, die ihre Herrschaft im Namen einer Klasse ausübt, die es praktisch gar nicht gibt. Lenins neues Russland bleibt ein Land der Bauern, die wirtschaften, die denken wie im Mittelalter. Eine fremde Lehre aus dem hochentwickelten Mitteleuropa wird diesem Bauernvolk von Lenins Partei aufgezwungen. Demokratische Ansätze aus der Revolution verschwinden. Im Bürgerkrieg zwischen der Sowjetmacht und den Anhängern der alten Ordnung etabliert sich das Kommandoregime der kommunistischen Partei. Befehle von oben ersetzen die Diskussion. Die Kommunisten siegen im Bürgerkrieg, doch der Preis ist hoch. Das Land verwüstet, Millionen verhungern. Nur mit brutalem Zwang kann der ungeheure Mangel einigermaßen verwaltet werden. Die Opposition, auch die sozialistische, wird in wenigen Jahren zerschlagen. Lenin gründet die Kommunistische Internationale, damit die Fackel der Revolution nach Westeuropa getragen wird. Doch seine Hoffnung auf die Weltrevolution erfüllt sich nicht. Die Kommunisten Russlands bleiben zum Alleingang gezwungen. Mit beispiellosem Terror setzen sie die Industrialisierung ihres Entwicklungslandes durch. Ohne Geheimpolizei und Strafkolonie, ohne den Tod von Millionen, wäre das kommunistische Experiment in der Sowjetunion wohl gescheitert. So aber glückt sogar der Sieg über das faschistische Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Nach 1945 führt Stalin das sowjetische System in allen Ländern Osteuropas ein, auch in der DDR. Die Methoden des rückständigen, halbasiatischen Sowjetreiches werden damit den Industrieländern Mitteleuropas aufgezwungen. Lenin hätte sich besser an Karl Marx halten sollen. Für den war eine sozialistische Revolution in Russland unmöglich. Der amerikanische Außenminister Baker hat bei seinem ersten Besuch in der DDR Ministerpräsident Modrow die Unterstützung der USA für die Reformbemühungen zugesagt. Nach einer einstündigen Unterredung mit Modrow sprach Baker am Nachmittag in Potsdam die Hoffnung aus, dass der Prozess der Erneuerung in der DDR stabil verlaufe. Zufrieden sagte sich der Minister über den geplanten Wahltermin in der DDR am 6. Mai und die Gespräche am runden Tisch. Ministerpräsident Modrow wertete die Begegnung mit Baker als Zeichen dafür, dass die USA die demokratische Entwicklung in der DDR als wichtigen Baustein im europäischen Haus betrachteten. Gleichzeitig unterstrich er die Bemühungen beider Seiten nach einem fruchtbaren Gedankenaustausch. Das Thema Wiedervereinigung sei nicht angesprochen worden. Zuvor hatte Baker in einer Grundsatzrede in West-Berlin den Europäern eine so wörtlich Architektur für eine neue Zeit erläutert. Nach den Umwälzungen in Osteuropa neige sich die Nachkriegszeit dem Ende zu. Nun gehe es um ein neues atlantisches Denken und ein neues Europa, fügte der US-Außenminister hinzu. Baker war in Berlin auch mit Bundeskanzler Kohl zusammengetroffen. Nach Angaben von Regierungssprecher Klein unterstrich dabei der Kanzler das vitale Interesse Bonds an einem Ablauf der Reformen in einem stabilen Umfeld. Die Entscheidung über die deutsche Einheit wird nach den Worten des SED-Vorsitzenden Gysi mit der Volksabstimmung über die neue Verfassung der DDR fallen. Gysi sagte am Abend in Ost-Berlin, wer ein Deutschland wolle, könne nicht für den Verfassungsentwurf stimmen. Gleichzeitig trat der SED-Vorsitzende für die Eigenständigkeit und Souveränität der DDR ein. Seine Partei sei aber an einer engen Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik interessiert und befürworte ausdrücklich die von Ministerpräsident Modrow angestrebte Vertragsgemeinschaft. Diese könne durchaus auf die von Kanzler Kohl angesprochene Konföderation hinauslaufen. In Europa dürfe es aber keine Verschiebung der Grenzen geben, fügte Gysi hinzu. Gerade die Deutschen hätten nicht das Recht, die Grenzen in Europa in Frage zu stellen. Den Forderungen des Ostberliner Pfarrers Eppelmann, noch vor Weihnachten eine neue Übergangsregierung einzusetzen, erteilte Gysi eine Absage. Dies bringe keine Stabilität, hob der SED-Chef hervor. Bundeskanzler Kohl wird seinen Besuch am 19. Dezember in Dresden um einen halben Tag ausdehnen. Dies meldete am Abend die Deutsche Presseagentur. Nach diesen Informationen will der Kanzler nach einem Gespräch mit der DDR-Regierung am 19. Dezember am darauffolgenden Tag auch mit Vertretern der neuen Oppositionsparteien zusammentreffen. Berlins regierender Bürgermeister Momper ist am Abend im Ostteil der Stadt zu seinem ersten offiziellen Meinungsaustausch mit DDR-Ministerpräsident Modrow zusammengekommen. Senatssprecher Kohlhoff hatte zuvor angekündigt, Momper wolle bei dieser Gelegenheit ein Angebot für Soforthilfen unterbreiten, etwa im medizinischen Bereich. Außerdem solle es um Möglichkeiten für eine intensivere praktische Zusammenarbeit in der Region gehen. An der Begegnung nehmen nach Angaben der Nachrichtenagentur ADN auch der Ostberliner Oberbürgermeister Krack und der Leiter der ständigen Vertretung der Bundesrepublik Bertele teil. Gegen einen Generalstreik in der DDR hat sich die Oppositionsgruppe Neues Forum ausgesprochen. Vielmehr gelte es, die Möglichkeiten des runden Tisches voll auszuschöpfen, hieß es in einer heute von der Ostberliner Nachrichtenagentur ADN veröffentlichten Resolution eines Delegiertentreffens vom Wochenende in Leipzig. Erst bei einem Scheitern dieser Gespräche, zu denen sich in Abständen alle gesellschaftlich relevanten Gruppierungen der DDR treffen wollen, stehe die Frage des politischen Generalstreiks wieder an. Zugleich schlug die Delegiertenkonferenz laut ADN vor, zunächst Kommunalwahlen zu veranstalten, um die Eigenständigkeit der Gemeinden zu stärken. Danach sollten Volkskammerwahlen folgen. Das Präsidium des Deutschen Turn- und Sportbundes der DDR ist am Abend geschlossen zurückgetreten. Wie die Nachrichtenagentur ADN mitteilte, nahm der Vorstand auf einer außerordentlichen Tagung in Kienbaum bei Berlin ein entsprechendes Gesuch von DTSB-Präsident Eichler an. Als Gründe für den Rücktritt nannte Eichler Forderungen nach weiterreichenden Programmen und personellen Veränderungen sowie Fehler der bisherigen Organisationsspitze. Ein 40-köpfiger Arbeitsausschuss soll nun die Geschäfte bis zur Wahl eines neuen Vorstandes weiterführen. Der Deutschlandfunk kann von sofort an Korrespondenten in Ost-Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock etablieren. Dies ist das Ergebnis von Gesprächen, die Intendant Gruber mit DDR-Regierungssprecher Mayer und den zuständigen Stellen in Ost-Berliner Außenministerium geführt hat. Damit kann der Deutschlandfunk in Zukunft flächendeckend aus der DDR berichten. In diesem Zusammenhang appellierte Gruber an die Länderministerpräsidenten, aus der politischen Entwicklung die notwendigen Konsequenzen zu ziehen und insbesondere in den Ballungsgebieten der Bundesrepublik den Hörern durch die Erschließung weiterer UKW-Frequenzen die Berichterstattung des Deutschlandfunks aus der DDR zugänglich zu machen. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Das Bundesparlament der Tschechoslowakei hat am Abend in Prag den parteilosen Abgeordneten Stanislav Kukal zu seinem neuen Präsidenten gewählt. Kukal setzte sich in geheimer Abstimmung mit großer Mehrheit gegen den Vorsitzenden der Volkspartei Batonsitz durch. Eine Entscheidung über den Modus der Wahl des neuen Staatspräsidenten wurde dagegen verschoben. Zur Debatte stehen die verfassungsgemäße Wahl des Staatsoberhauptes durch die föderative Versammlung oder ein Volksentscheid. Der erste Beitrag kommt aus Berlin. Vor der Westberliner Landespressekonferenz entwarf US-Außenminister James Baker heute das Bild, das sich in den Augen der amerikanischen Regierung aus den Veränderungen in Osteuropa, vor allem aber in der DDR, ergibt. Dabei bekräftigte Baker das Festhalten der Vereinigten Staaten am Ziel der deutschen Einheit, warnte zugleich aber davor, den Weg dorthin überstürzt zu gehen. Aus Berlin berichtet Michael Groth. Außenminister Baker hat in seiner Grundsatzrede das Recht aller Menschen auf Selbstbestimmung bekräftigt. Er sagte: Der erste Schritt ist, dass freie Frauen und Männer freie Regierungen wählen können. Dies mag schwierig erscheinen und manchmal auch verwirrend, aber wir müssen diesen Weg mit Verständnis gehen. Denn eine wirkliche Stabilität erfordert, dass Regierungen legitim gewählt sind. Regierungen, die also auf der Zustimmung der Regierten beruhen. Dies versuchten die Menschen in Osteuropa zu schaffen. Baker ging auch auf in Moskau geäußerte Sorgen ein. Eine rechtmäßige und stabile Ordnung in Osteuropa werde die legitimen Interessen der Sowjetunion nicht beeinträchtigen. Die Hoffnung auf ein vereintes und freies Europa sei jedoch auch mit Sorgen verbunden. Ein solches Europa müsse nicht unbedingt ein Raum des Friedens und des Wohlstands sein. Alte Konflikte könnten wieder auftauchen. Eine Anspielung auf die unruhigen Nationalitäten in der Sowjetunion. Nicht zuletzt deshalb benötige Europa, wie Baker sich ausdrückte, eine neue Architektur der Beziehungen. Dies schließe die NATO ein, in der man aber über veränderte Aufgaben sprechen müsse. Baker könnte sich hier etwa eine Arbeitsgruppe zur Verifizierung der Rüstungskontrolle vorstellen. Auch die EG müsse weiter zusammenwachsen, ohne dabei den Ländern im Osten die Tür zu verschließen. Immer wieder bezog sich der amerikanische Außenminister auf den KSZE-Prozess, der den Vereinigten Staaten und Kanada einen Platz in der europäischen Entwicklung zuweist. Baker kam dann zur deutschen Frage. Im Rahmen der Überwindung der Teilung Europas muss es eine Möglichkeit geben, durch Freiheit und Frieden die Teilung Berlins und Deutschlands zu überwinden. Die Vereinigten Staaten und die NATO haben 40 Jahre lang sich für die Wiedervereinigung eingesetzt und wir werden von diesem Ziel nicht abgehen. Das heißt nach dem Willen Washingtons aber auch, so fuhr Baker fort, dass die politische, militärische und wirtschaftliche Sicherheit Amerikas mit derjenigen Europas verbunden bleibt, einschließlich der Truppenpräsenz. Baker forderte die 23 Länder der NATO und des Warschauer Paktes auf, sich im Februar im kanadischen Ottawa zu treffen und dort über den amerikanischen Vorschlag eines gegenseitigen offenen Himmels zu sprechen, also die ungehinderte Beobachtung des jeweils anderen Territoriums von Flugzeugen aus. Baker plädierte für, wie er sagte, offene Grenzen statt eiserner Vorhänge. Europa könne zu einem Modell der internationalen Zusammenarbeit werden. Der Amerikaner schlug eine verstärkte Einbeziehung seines Landes in den europäischen Entwicklungsprozess vor. Freie, allgemeine und gleiche Wahlen müssten auf jeden Fall am Anfang dieses Prozesses stehen. Dies sei die wichtigste Priorität der KSZE-Vereinbarungen. Zum Schluss der Rede kehrte Baker zur Deutschlandpolitik zurück. Ein neues, gesamtes und freies Europa muss Vereinbarungen beinhalten, die die Ziele des deutschen Volkes befriedigen und die legitimen Ansprüche der Nachbarn Deutschlands auch berücksichtigen. Der Außenminister wiederholte die vier Prinzipien, die nach dem Willen Washingtons bei einer Wiedervereinigung beachtet werden müssen. Erstens, die Bevölkerung der DDR soll ohne Beeinflussung von außen und in freier Selbstbestimmung über ihre Zukunft entscheiden. Zweitens, eine Wiedervereinigung sei nur innerhalb der NATO und einer weiter zusammenwachsenden europäischen Gemeinschaft vorstellbar. Drittens, die Warnung vor Eile. Eine Wiedervereinigung könne nur friedlich und schrittweise vorankommen. Viertens und letztens, die Bestätigung des KSZE-Prozesses bleibe eine Voraussetzung der Wiedervereinigung. Dies schließt, so Baker, auch die Garantie der Grenzen ein. Vor noch gar nicht so langer Zeit wurde die Frage nach dem Stand der Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der DDR daran festgemacht, ob und wann denn Erich Honecker zum Staatsbesuch nach Washington fahren werde. Heute gehört Honecker zu den fast schon vergessenen Unpersonen der Weltpolitik, ohne sich seinen Traum von den USA erfüllt zu haben. Wie sehr die Vereinigten Staaten den Erneuerungsprozess in der DDR unterstützen, das wurde bei dem Treffen zwischen Außenminister Baker und DDR-Ministerpräsident Hans Modrow deutlich. Die Begegnung fand in Potsdam statt, womit Baker klarstellte, dass Ost-Berlin aus Sicht der USA nach wie vor nicht die Hauptstadt der DDR ist. Bei dem Gast aus Washington klang heute wiederholt die Sorge an, ob der Wandel im anderen deutschen Staat auch weiterhin friedlich vollzogen werde. Zum Treffen Bakers mit Modrow ein Beitrag von Hartwig Heber. Fast hätte man es gar nicht mitbekommen in dem allgemeinen Gedrängel um DDR-Ministerpräsident Modrow und seinen Kurzbesucher aus den Vereinigten Staaten, der für nur eine Stunde von seinem West-Berlin-Aufenthalt über die Grenze gekommen war. Nicht nach Ost-Berlin zwar, da gibt es für die amerikanische Administration immer noch vorrangige Statusaspekte, wohl aber nach Potsdam, gleich am Rand der Vier-Mächte-Stadt. Als dann Modrow und Baker nach ihrer Begegnung vor den Eingang des Interhotels traten, um sich noch einmal den Journalisten zu zeigen und knappe Einschätzungen ihres Gesprächs zu geben, schienen es zunächst nur die üblichen Statements zu werden, diplomatisch formuliert, in dosierter Verbindlichkeit über die besprochenen Themen und voll von scheinbaren Selbstverständlichkeiten. Aber nach seiner ersten Einschätzung und ergänzenden Worten von Modrow schaltete sich Außenminister Baker von selbst noch einmal ein, um, wie er nicht im Unklaren ließ, etwas hervorzuheben. Es war, wie sich zeigte, das eigentliche und ausführlich behandelte Gesprächsthema und es hatte entgegen manchen Erwartungen mit der deutschen Einheit nicht das Geringste zu tun. We talked at quite some length about the importance of this reform effort in the German Democratic Republic moving forward. Man habe eine ganze Zeit darüber gesprochen, dass die Reformen friedlich und stabil vorankommen sollen, sagte Baker. Und dies mache mindestens ebenso stark wie alles andere das Signal aus, das er mit seinem Besuch habe setzen wollen. Das also war es, was den Emissär aus Washington so überraschend auch in die DDR gedrängt hatte. Die Sorge darum, es könne bei der politischen Umgestaltung nicht immer und nicht länger so friedlich zugehen wie bisher. Die Amerikaner sind offenkundig aufgeschreckt durch die Moskauer Warnungen vor einer Eskalation in der DDR und ihren denkbaren negativen Folgen auf Gorbatschows Perestroika insgesamt. Und sie haben unverzüglich mit dem Besuch von Baker in Potsdam auf die sowjetischen Hinweise während der gestrigen Botschafterkonferenz in West-Berlin reagiert. Dass sie mit dem Abstecher ihres Außenministers zugleich auch den Reformern in der DDR den Rücken stärkten, war eine keineswegs unwillkommene Begleiterscheinung. Washington nämlich verfolgt die Wende im deutschen Teilstaat mit Wohlwollen, wie Baker nachdrücklich versicherte. Und Modrow hat das auch gern zur Kenntnis genommen, wie sich zeigte. Es ist festzustellen, dass die USA daran interessiert sind, dass die DDR sich stabil weiterentwickelt, dass der ganze Prozess von Reformen in unserem Lande sich so, wie er eingeleitet ist, bis zu dem Zeitpunkt auch der freien demokratischen Wahlen und damit natürlich dann darüber hinaus mit den Kräften, die bei diesen Wahlen sich gestellt haben, weitergeführt wird. Und dass wir uns einig sind, es war der Beginn eines Dialogs in einem neuen Abschnitt unserer Entwicklung und aus Dialog soll Kooperation werden. Ist in irgendeiner Form, Herr Ministerpräsident, in welcher Form auch immer, das Thema deutsche Einheit bei dem Gespräch zur Sprache gekommen? Über dieses Thema haben wir nicht gesprochen. Nicht allein eine interessierte Fühlungnahme über die weiteren politischen Möglichkeiten in Mitteleuropa, also mit dem Abstecher nach Potsdam. Bakers Blitzbesuch hatte vielmehr auch deutliche Anzeichen eines Krisenkommandos. Ob Gregor Gysi als SED-Vorsitzender noch Chef der mächtigsten Partei der DDR ist, sei dahingestellt. Auf jeden Fall steht er der Partei mit den meisten Funktionsträgern im Staate vor. Bedeutung hat die SED also nach wie vor und deshalb hat Gysis Wort nach wie vor Gewicht. Heute äußerte er sich auf einer Pressekonferenz in Ost-Berlin unter anderem zu den Forderungen nach Herstellung der deutschen Einheit, mit der auch eine gewendete SED wenig im Sinn hat. Von der Pressekonferenz berichtet Ulrich Leithold. Ein aufgeräumter Gregor Gysi stellte sich der Presse. Nein, er sitze nicht im Zimmer seines Vorgängers an der Spitze der SED, Erich Honecker. Nein, er fahre keinen Volvo, nur einen Lada. Nein, er habe keinen Personenschutz. Doch auf politisch ernsthaften Fragen wich der neue SED-Vorsitzende zwei Tage nach seiner Wahl nicht aus. Zu einem Treffen mit Bundeskanzler Kohl sei er bereit, er dränge sich aber nicht auf. Thema deutsche Einheit. Wir Deutsche hätten nicht das Recht, eine Diskussion über die Verschiebung von Grenzen zu beginnen. Es sollten keine neuen Staaten geschaffen werden, wo Staatlichkeit gerade im Begriff sei, abgebaut zu werden. Gysi bekannte sich zur Vertragsgemeinschaft beider Staaten. Wir sind an einer engen Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik Deutschland und auch mit Berlin-West interessiert. Auch unsere Partei ist daran interessiert. Es geht uns um die Interessen der Menschen in beiden deutschen Staaten. Es geht uns nicht um mehr Staatlichkeit. Und in einer Zeit, in der in Europa Staatlichkeit immer mehr abgebaut wird, halte ich es für geradezu widersprüchlich, neue Staaten zu fordern. Was sagen Sie dazu, dass gestern in Leipzig bei der Demonstration stapelweise Aufkleber der CDU-Bundesgeschäftsstelle Bonn aufgetaucht sind mit der Aufschrift »Wir sind ein Volk«? Das fände ich natürlich gar nicht gut. Also ich bin schon der Meinung, dass man die Eigenständigkeit des anderen Landes respektieren soll. Meine Partei verteilt keine Aufkleber in der Bundesrepublik oder in Berlin-West und ich finde, dass Parteien dieser Länder auch hier keine verteilen sollten. Letztlich, so Gysi, entscheide der DDR-Bürger über die Zukunft seines Staates. Gemeinsam würden alle politischen Kräfte des Landes den Entwurf für eine Verfassungsänderung erarbeiten. Darüber werde in einer Volksabstimmung entschieden. Ich gehe davon aus, dass über diese Verfassung durch Volksentscheid entschieden wird. Und mit dieser Entscheidung entscheidet dieses Volk auch, ob es diese DDR will. Auf die SED angesprochen, sagte Gysi, die Partei habe noch 1,7 Millionen Mitglieder, also rund 600.000 verloren. Es gebe aber schon wieder Neu- bzw. Wiedereintritte nach dem Auftakt des Parteitags am letzten Wochenende. Die Gefahr einer Spaltung bestehe nun nicht mehr, wohl aber würden noch einige die SED verlassen, die das am kommenden Wochenende zu beschließende neue Programm nicht mittragen könnten. Der Parteivorsitzende und sein Stellvertreter Wolfgang Berghofer nahmen auch Stellung zum Verhältnis SED-SPD. Dass der SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel jetzt auf Distanz gehe, das gemeinsame Papier beider Parteien nicht mehr gelten solle, kommentierte Berghofer so. Wir sind für Zusammenarbeit mit der SPD, aber wir werden uns natürlich nicht anbiedern. Gysi gab sich in dieser Frage ironisch. Wenn es wirklich so ist, dass er mit den früheren Generalsekretären eben besser zurechtgekommen ist als mit dem neuen Parteivorstand, dann muss ich das zur Kenntnis nehmen. Ich glaube nicht, dass das sein letztes Wort bleiben wird. Der Ostberliner Schriftsteller Stefan Heim, Verfechter einer erneuerten sozialistischen Eigenständigkeit der DDR und derzeit Gast der IG Metall in Frankfurt, hat vor dem Beirat dieser Gewerkschaft davor gewarnt, dass die Auseinandersetzung in einem Blutbad enden könne. Ulrike Holler aus Frankfurt. Ein Betroffener, ein fragender Stefan Heim diskutierte mit den Gewerkschaftern. Ich weiß nicht die Antworten, es gibt viel mehr Fragen, sagte er. Die Situation ist gefährlich. Wir alle tragen Verantwortung, damit kein Unglück geschieht. Damit die Revolution, die so schön und so groß begonnen hat, nicht im Blutbad endet. Rote raus, Zwischenfälle vor Armeeeinrichtungen, Wiedervereinigungsrufe, das war gestern in Leipzig. Stefan Heim heute. Wenn das also gerade bei Armeeeinrichtungen, weitergeht und sich verschlimmert, dann ist nicht abzusehen, ob nicht zu irgendeiner Zeit der betreffende kommandierende Offizier die Nerven verliert und schießen lässt. Und dann haben wir das Theater. Oder wenn die Leute, die attackieren, die da hingehen und provozieren oder wie auch immer, wenn die anfangen, mit Schusswaffen umzugehen. Das ist sehr, sehr schwierig. Und ich hoffe nur, dass all diese Dinge vermieden werden können. Und ich wünschte, dass auch die Politiker der Bundesrepublik dazu beitragen, bei uns jetzt die Stimmung zu beruhigen, wenn es irgendwie geht. Ich weiß, dass Herr Genscher vor 2 Tagen eine Rede gehalten hat, die in diesem Sinne war. Ich weiß nicht, ob diese Rede sehr viel Publizität gefunden hat. Aber es wäre zum Beispiel auch wünschenswert und sehr gut, wenn Herr Kohl sich in diesem Sinne äußern würde. Denn es gibt doch eine Menge Leute bei uns, die auch auf Herrn Kohl hören. Und es kann der Bundesrepublik nichts daran liegen, wenn es bei uns zu gewalttätigen Ausschreitungen kommt, wenn die Dinge noch mehr absacken ins Chaotische, als sie bereits abgesackt sind. Denn solche Entwicklungen würden übergreifen, auch auf die Politik in der Bundesrepublik. Das Beste wäre, wenn alle, die irgendwie können, sich selber zur Feuerwehr schlagen und nicht zu den Zündlern. Nicht? Nicht zu den Zündlern. Auf der Demonstration seien Aufkleber der CDU-Pressestelle und neue Fahnen erschienen. Die DDR dürfe kein Agitationsfeld bundesrepublikanischer Parteien werden. Der Wahlkampf steht ja bei uns bevor. Stefan Heim gehört zu den Unterzeichnern des Aufrufes für unser Land. Ein Aufruf, der sich für einen neuen sozialistischen Weg in der DDR einsetzt und gegen den Ausverkauf an die Bundesrepublik, gegen die Forderungen, die Kohl in seinem 10-Punkte-Programm stellte. Stefan Heim? Der Sozialismus ist nicht, ich wiederhole nicht, die Diktatur eines Apparats oder einer Partei über das Leben der Menschen. Und er ist nicht die Unterdrückung der Wünsche und Gedanken des Volkes. Das ist kein Sozialismus. Der Sozialismus ist vielmehr, oder sollte es sein, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die alte Losung der französischen Revolution. Plus sozialer Gerechtigkeit. Und er ist, wie Brecht sagte, das Einfache, das schwer zu machen ist. Ich habe mich seit meiner Jugend für diese Art Sozialismus eingesetzt. Ich habe erlebt, wie viele für diese Sache sich geopfert haben und gestorben sind. Und ich bin dagegen, dass jetzt, wo durch die Revolution hier zum ersten Mal es möglich wird, auf einem Stück deutschen Boden einen solchen menschlichen, demokratischen Sozialismus zu machen, das Land DDR so mir nichts, dir nichts aufgegeben werden soll. Und dann sagte er, hier stehe ich, ich kann nicht anders, gemäß dem alten Lutherwort. Er forderte einen Bürgerrat, eine Institution nachdenklicher Menschen aus Ost und West, die über die Entwicklung diskutieren, offen, helfend, suchend, nicht belehrend und vereinnahmend, wie es zurzeit leider der Fall ist. Das Präsidium des Turn- und Sportbundes der DDR unter Klaus Eichler ist heute geschlossen zurückgetreten. Der Schritt wurde überfällig, nachdem der DTSB und seine Führung wegen einer heimlich angelegten Schwarzgeldkasse natürlich mit Westdevisen bestückt Zielscheibe von Kritik und Empörung geworden war. Von Weizsäcker hat angesichts der Entwicklung in der DDR die Deutschen in Ost und West zur Besonnenheit aufgerufen. In seinem ersten Interview mit dem Ostberliner Fernsehen sagte der Bundespräsident heute in Bonn, es gehe zunächst darum, der erstrittenen Freiheit in Verantwortung, Gestalt und Konsequenz zu geben. Dann erst könne die Frage gelöst werden, wie die Deutschen künftig zusammenleben wollten. Weizsäcker teilte mit, dass er noch vor Weihnachten privat in die DDR reisen werde. Der Bundespräsident äußerte seine Bewunderung dafür, dass die DDR-Bürger sich in einer friedlichen und demokratischen Revolution die Freiheit erstritten hätten. Diese Entwicklung sei in der Welt mit großem Respekt verfolgt worden. Nun gelte es, diese Freiheit zu bewahren. Er warnte ferner vor Einmischungen aus der Bundesrepublik in diesen Prozess. Mit Blick auf die Wiedervereinigungsdiskussion vertrat Weizsäcker die Auffassung, dass die Deutschen eine Nation seien. Was zusammengehöre, werde zusammenwachsen, aber es dürfe nicht zusammenwuchern. Ähnlich äußerte sich auch der SPD-Ehrenvorsitzende Brandt in einem Interview mit mehreren europäischen Blättern, darunter der Süddeutschen Zeitung. Brandt rief ebenfalls zur Besonnenheit, insbesondere im Umgang mit den früheren SED-Funktionären in der DDR, auf. Er warnte zugleich vor der Gefahr eines neuen Nationalismus. Dieser könnte eintreten, wenn sich die Entwicklung des deutschen Zusammenwachsens in Europa nicht verzahnt mit den anderen Interessen nachvollziehe. Die westlichen Industrieländer haben der DDR heute umfassende Hilfen angeboten. Die Unterstützung könne gewährt werden, sobald die notwendigen politischen und wirtschaftlichen Reformen vorgenommen worden seien, heißt es in der gemeinsamen Erklärung der Außenminister von 24 Industriestaaten in Brüssel. Bundesaußenminister Genscher wies darauf hin, dass es außerordentlich wichtig für die Stabilisierung des Reformprozesses in der DDR sei, dass mit den Hilfen nicht gewartet werde. Hilfsangebote gingen auch an die Tschechoslowakei, Bulgarien und Jugoslawien. Bisher hatte sich die westliche Unterstützung auf Polen und Ungarn beschränkt. Die Bemühungen um eine Sanierung der DDR-Wirtschaft werden in einen Schwerpunkt des Arbeitsbesuchs von Bundeskanzler Kohn in der nächsten Woche in Dresden bilden. Wie Regierungssprecher Klein heute in Bonn mitteilte, wird Wirtschaftsminister Hausmann den Kanzler begleiten und dabei erneut mit führenden Wirtschaftspolitikern der DDR konferieren. Schon morgen will Hausmann in Ost-Berlin mit Ministerpräsident Modrow über eine engere Zusammenarbeit sprechen. Diese will die DDR in Kürze mit Hilfe eines Gesetzes über Gemeinschaftsunternehmen erleichtern. Des Bundespräsidenten mit den Kollegen vom DDR-Fernsehen. Zunächst gab Richard von Weizsäcker eine Bewertung, wie er die Entwicklung der DDR in den vergangenen Monaten einschätzt. Die Deutschen in der DDR haben sich in einer ganz friedlichen, demokratischen Revolution die Freiheit erstritten. Die ganze Welt hat Anteil genommen an dem Wiedersehen, das die Folge davon war, zwischen den Deutschen hüben und drüben, und mit großem Respekt diese demokratische Revolution verfolgt. Jetzt gilt es, die erstrittene Freiheit verantwortlich zu gebrauchen. Das ist die Aufgabe von heute, in der Freude und Dankbarkeit, dass wir die Chance haben, und im Bewusstsein, dass es eine große und schwere Aufgabe ist, der Verantwortung gerecht zu werden. Es geht zunächst darum, der erschrittenen Freiheit in Verantwortung die Gestalt und Konsequenz zu geben und sodann die Frage zu lösen, wie die Deutschen in Zukunft miteinander und zusammen leben. Selbstverständlich geht das uns in der Bundesrepublik Deutschland ganz unmittelbar an. Nur haben wir zunächst einmal mit großer Achtung den Deutschen in der DDR zu begegnen. Wir haben die Freiheit geschenkt bekommen. Sie haben sie selber erstritten. Wir haben dem Leben, das bis zu diesem Punkt geführt hat, mit Respekt zu begegnen. Die Menschen haben ihr Leben ja nicht umsonst gelebt, auch dann, wenn es oft unterdrückt oder in Not sich vollzog. Es hat sich eine Schicksalsgemeinschaft gebildet, und vor der haben wir mit großer Achtung uns zu verhalten. Wir haben uns nicht einzumischen, aber natürlich wollen und ich denke sollen wir auch mitdenken und mitberaten. Dort, wo es für ihren Prozess der Folgen aus der erstrittenen Freiheit von Wert ist. Ein wenig später kam dann die Frage nach bundesdeutscher Wirtschaftshilfe für die DDR. Weizsäckers Antwort? Wir haben ein wirtschaftliches System, das sich als leistungsfähig erwiesen hat. Das drückt sich auch in der Währung aus. Wir müssen immer wieder darauf aufpassen, dass wir in der Erfüllung materieller Ziele nicht die Erfüllung des Lebens sehen. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch nicht auftreten und sagen, naja, also die materiellen Ziele erreichen wir gut und ihr dürft euch jetzt erstmal mit euren ideellen Zielen begnügen. Es muss ein Einklang, ein hinreichendes Zusammenwirken dieser beiden Dinge geben. Und ich glaube schon, dass wir sehr konkret und sehr rasch helfen können und helfen müssen. Ich denke an die Fragen der Infrastruktur, die Krankenversorgung. Wir können mit Autobussen oder mit landwirtschaftlichen Maschinen helfen. Es gibt alle möglichen Dinge, die sehr rasch auch in sichtbarer Weise zur Verfügung gestellt werden können, immer vorausgesetzt, dass sie erwünscht sind und die eben nicht nur konkret in ihrem jeweiligen Sektor helfen, sondern die auch dazu beitragen, dass die Deutschen in der DDR erkennen, es lohnt sich, Zutrauen auch zum wirtschaftlichen Aufbau zu haben, obwohl er länger dauern wird als die Vorbereitung und Durchführung der freien Wahl. Es gibt in Leipzig oder Dresden, aber auch in Bonn oder München den Ruf nach Vereinigung oder Wiedervereinigung und das mehr oder minder rasch. Es gibt aber auch hier wie dort ganz entgegengesetzte Auffassungen, ja Ängste. Ihre Meinung, Herr Bundespräsident? Meine Meinung ist, dass wir eine Nation sind und was zusammengehört, wird zusammenwachsen. Aber es muss eben zusammenwachsen. Es darf nicht der Versuch gemacht werden, dass es zusammenwuchert. Wir brauchen die Zeit. Wenn es zusammenwachsen soll, dann kann es ja nur aus der jetzigen Lage heraus zusammenwachsen, nämlich zwei Staaten einer Nation. Und nur wenn sie beide sich auf einem gesunden Weg befinden, nur dann können sie in gesunder Weise zusammenwachsen. Also müssen wir sehen, was die beiden Staaten miteinander zustande bringen. Ich glaube, es geht bei Ihnen und uns und gemeinsam von uns um eine Frage der Selbstbestimmung, nicht der Fremdbestimmung von außen. Aber es ist doch eine Aufgabe, in der wir unsere Verantwortung und unseren Zusammenhang in ganz Europa vor Augen behalten müssen. Ohne die Entwicklung in Polen und in Ungarn und nun auch in der CSSR wird ja das, was wir uns für die DDR und für die beiden deutschen Staaten miteinander wünschen, gar nicht möglich sein und vorangehen können. Ich denke auch nicht, dass man in der DDR auf den Gedanken käme, sich gewissermaßen auf einem Weg mit der Bundesrepublik Deutschland in den Westen zu verabschieden und die anderen alleine zurückzulassen. Man hat gemeinsam um die Freiheit gekämpft. Daraus ergeben sich auch gemeinsame Verpflichtungen. Soweit die Auszüge aus dem Interview des DDR-Fernsehens mit Bundespräsident von Weizsäcker. Nächste Woche beginnt in West-Berlin der Parteitag der SPD. Den deutsch-deutschen Zukunftsperspektiven wird dabei das Hauptaugenmerk von Christine Heuer. Das Verdienst bei der Leipziger Demonstration vom 9. Oktober, ein Blutbad an den protestierenden Bürgern verhindert zu haben, es ist schon vielen zuerkannt worden. Zuerst hatte es der schon wieder abgelöste Honecker-Nachfolger Egon Krenz für sich verbucht. Dann sollte ein Appell des Leipziger Gewandhauskapellmeisters Kurt Masur und örtlicher SED-Funktionäre zum staatlichen Gewaltverzicht geführt haben. Nun aber steht fest, jedenfalls für den SPD-Ehrenvorsitzenden Willy Brandt, hohe sowjetische Offiziere haben verhindert, dass Truppen der Nationalen Volksarmee der DDR auf ihre demonstrierenden Landsleute losgeschickt worden sind. Wie dies vor sich gegangen sein soll, erläuterte Willy Brandt in einem vorab veröffentlichten Zeitungsinterview wie folgt. Wenn Sie sich die NVA vorstellen, dann müssen Sie immer wissen, auf den höheren Etagen, in den höheren Stäben sitzen einige Dutzend hohe sowjetische Offiziere. Und keine wichtige Operation der NVA kann an diesen vorbei sich entwickeln. Und wenn dort ein gescheiter General gesagt hat, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber unsere Truppen und unsere Panzer bleiben in den Kasernen, dann ist das ein Datum. Und Brandt fügte hinzu, ich habe mir das nicht bloß ausgedacht. Er glaube zwar nicht, erklärte der Sozialdemokrat, dass der sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow eine solche Vorgehensweise direkt angeordnet habe. Aber die Moskauer Führung werde allgemein gesagt haben, so brandwörtlich, wir wollen nicht noch einmal in etwas verwickelt werden, was beiden Seiten nicht gut bekommen kann. Mit Blick auf die künftige Geschichtsschreibung erklärte der SPD-Ehrenvorsitzende, wenn mal dieser Zeitabschnitt beschrieben wird, dann wird ja wohl der 9. Oktober als ein besonderer Tag deutsch-sowjetischer Freundschaft vermerkt werden. Auf aktuelle Ereignisse rund um die Aufdeckung von Korruption und Amtsmissbrauch der ehemaligen DDR-Führung und der SED zurückkommend, äußerte der SPD-Ehrenvorsitzende in dem Interview wörtlich tiefes Unbehagen an der Jagd auf Sündenböcke in der DDR. Vieles, was da jetzt geschehe, sei eine, Zitat, abstoßende Form von Abrechnung durch Leute, die alle dabei gesessen haben. Zitat Ende. Man könne nicht Leute ausgrenzen, die sich, gestützt auf bittere Erfahrungen, neu bemühen wollten. Wort Kohl. Die SPD-Fraktion hat dem 10-Punkte-Plan des Bundeskanzlers spontan zugestimmt. Sie sprechen von einem eklatanten Fehlschlag. Willy Brandt und Hans-Jochen Vogel glauben aber, das ist eine brauchbare Grundlage, vorausgesetzt, die Westgrenze Polens wird anerkannt. Sind Vogel und Brandt Ihrer Meinung nach dem Bundeskanzler auf den Leim gegangen? Zunächst einmal ist es nicht zu bestreiten, dass keiner ahnen konnte, dass der Bundeskanzler diesen Vorschlag, und dies ist wirklich nicht verständlich, nicht abgestimmt hat mit den Verbündeten, nicht abgestimmt hat mit seinem Freund François Mitterrand, der ihm jetzt ja auch ständig Antworten gibt, auch Gorbatschow nicht informiert hat. Es war für mich wirklich von der Sprache her interessant zu hören, dass in der 10-Punkte-Erklärung Kohls immer nur Gorbatschow vorkommt, in der Formulierung der Generalsekretär und ich. Nur der Generalsekretär hat dem Bundeskanzler eine Absage erteilt, wie sie also beispiellos ist in den letzten Jahren. Dies war außenpolitisch und ist außenpolitisch, Sie brauchen ja nur heute die Presse zu verfolgen, ein enormer Fehlschlag. Dies konnte da keiner wissen. Zum Zweiten, in der Gewichtung, sage ich noch einmal, ohne Anerkennung der Westgrenze Polens, ohne Verzicht auf die atomare Nachrüstung, ohne Verzicht auf den Jäger 90, ohne zurückfahrende Rüstungsausgaben, gibt es doch keine Gemeinsamkeit in der Deutschlandpolitik. Ja, aber wieso gibt es denn die Gemeinsamkeit zwischen Vogel, Brandt und Kohl? Wieso hat Herr Vogt im Bundestag gesagt, wir stimmen diesen 12 Punkten zu? Dahinter steht doch eine ganz andere Strategie als Ihre. Sie wollen eine Konfliktstrategie im Bundestag. Die Punkte, die ich jetzt genannt habe, sie sind auch mehr oder weniger in der Debatte gefallen, wie im Übrigen auch in der Rede des Parteivorsitzenden der SPD, Hans-Jochen Vogel, auch die sozialen Probleme in viel deutlicher Form angesprochen worden sind, während Kohl sie überhaupt nicht angesprochen hat. Es war nur zunächst in der Fraktion der Eindruck entstanden, der Kanzler hätte sich weiter bewegt. Hier sind wir tatsächlich in der Einschätzung etwas unterschiedlicher Auffassung. Ich bin der Meinung, dass nicht das verbale Bekunden von Punkten interessant ist, sondern dass immer hinterfragt werden muss, wie ist das denn inhaltlich unterfüttert? Und die Punkte habe ich Ihnen ja genannt, ohne Anerkennung der Westgrenze brauchen wir gar nicht weiterzumachen. Wer wirklich jetzt etwas in Richtung auf deutsche Einheit bewegen will, der muss dies einbetten in den Prozess der europäischen Einigung. Und dass man im ersten Entwurf alle Partner und Verbünden verbrellt, dies ist doch der große Fehlschlag des Bundeskanzlers. Bundespräsident von Weizsäcker hat wieder einmal deutlich gemacht, dass er Gefühl für Timing hat. Das heißt, für das richtige Wort zur richtigen Zeit. In der DDR wachsen die inneren Spannungen. Nach dem Freudentaumel über den Umbruch und die neuen Freiheiten beginnt jetzt die Zeit der Auseinandersetzung, der Kampf um die politische Macht und darüber hinaus um das zukünftige Staatsgefüge der DDR. Es drohen handfeste und vielleicht auch handgreifliche Konflikte zwischen denen, die ihre DDR-Eigenständigkeit bewahren möchten, und denen, für die es nur ein Ziel gibt, sofortige und uneingeschränkte Wiedervereinigung. Von Weizsäcker ermahnt die an dieser Auseinandersetzung beteiligten Kräfte zur Besonnenheit. Ähnlich wie schon Willy Brandt spricht er von der Notwendigkeit des Zusammenwachsens und er warnt unmissverständlich vor dem Versuch des Zusammenwucherns. Seine Mahnung richtet von Weizsäcker nicht nur an die DDR, sondern vor allem an bestimmte politische Kräfte in der Bundesrepublik. Offensichtlich angewidert vom Eifer, mit dem hierzulande seine eigenen Freunde CDU und auch CSU sowie die mit ihnen verbundenen Medienorgane samt Helfershelfer ins nationale Horn stoßen, rügt der Bundespräsident wörtlich: Niemand sollte von hier aus anheizen, sollte die Entwicklung in der DDR für seine hiesigen Zwecke instrumentalisieren. Das ist mit Verlaub gesagt ein Fußtritt für all jene, die schon jetzt beginnen, mit dem Thema Wiedervereinigung Wahlkampf zu machen. Mit dem wachen politischen Instinkt, der unserem Bundespräsidenten eigen ist, hat von Weizsäcker heute Abend deutlich gemacht: Das Thema Bundesrepublik DDR ist für alle Deutschen eine Bewährungsprobe. Er selber, der erste Mann im Staate, demonstrierte mit seinem Interview, wie wir alle dieses Thema anpacken sollten, behutsam und mit Augenmaß. Ein Kommentar von Heiko Engelkes. Die Tschechoslowakei. Noch alle Märchen mit S, mit S. S, es, S, S, S, S. Bauer schlank, S. S. S-E-D. Die SED hatte doch am 9. November unser Licht erblickt. Aber was ist uns seitdem verloren gegangen? Der Osten hatte so wohlig geschlafen. Wieso musste Prinz Gorbi an ihnen herumküssen, bis jetzt der ganze Hofstaat viel Lärm macht um das Nichts Demokratie und Frieden? Denn das sagt doch das Märchen voraus, dass auch der Frieden notwendig immer wieder zurückkommen muss zur Gewalt. Denn kaum war Dornrösen richtig wach geworden und hatte sich umarmt, ohrfeigte schon der Koch den Jungen und die Fliegen wurden erschlagen an der Wand. Nackte Gewalt, uraltes Märchen, urälteste Wahrheit. Denn das Leben ist nichts als ein Kampf. Warum jetzt der Umweg über den Frieden? Was soll das? Wieso die Auflösung der Blöcke? Wozu? Warum? Muss das sein? Und dann vor Weihnachten? Wollen die uns unsere ganzen Friedensappelle verderben? Wer appelliert denn noch bitteschön, wenn's wahr ist? Wer gibt uns unsere Weihnachtsträume zurück, wenn die waffenlose Zeit eine aphantastische Wirklichkeit schafft und die Sehnsüchte zur Wahrheit verkommen? Wer würde an Weihnachten Friedensspielzeug verschenken? Wo ich eigentlich das Bildle? Ich hab's doch selber da hineingeklebt. Ach, hör doch jetzt auf. Zumal wir ja gar nichts dran verdient haben. Nein, der Osten hat die ganze Friedenskampagne alleine hergestellt, ohne Beteiligung westlicher Firmen. Oder haben Sie bei uns schon jemals was gehört von einer Abrüstungsindustrie? Natürlich nicht. Denn der Frieden ist erst dann sicher, wenn der Mensch besser dran verdient als am Krieg. Aber ein Krieg, wenn er gut besucht ist, ist ja immer noch sehr viel profitabler. Wo ich denn das Bildle, Menschenskinder? Jetzt suche ich schon die ganze Zeit und hab's wirklich persönlich da reingegeben. Ich trage es mit mir seit meiner frühesten Kindheit. Hör doch jetzt auf. Gott sei Dank ist ja die NATO immer noch friedenstaub. Und auch Stolti sagt, nein, ich möchte, sagt er, möchte, dass die Soldaten weiter 15 Monate dienen sollen. Nee, so sagt er doch. Dabei sollte er den Soldaten lieber nur noch 15 Monate dienen. Hut ab vor der NATO. Hut. Der Helm bleibt auf. Denn während wir noch glauben, unsere ganzen Gegner im Osten sind verloren gegangen, kommt aus Ost-Berlin die frohe Kunde. Die SED hat neue Führung, neues Programm. Es gab nur ganz wenige Verbrecher. Der Rest taucht ab in die Umbenennung der Partei. Und wir merken, Mensch, auch im Osten kommt ja bei einer Umgestaltung maximal die Pyramide von Gizi heraus, von der man nicht weiß, wie sie eigentlich gebaut wurde, aber sie beherbergt nach wie vor die Mumien der vergangenen Herrschaftsstrukturen und wir denken uns, was? Das soll unser alter Gegner im Osten sein? Na Mensch, das sind wir doch selber. Das ist doch unsere Vergangenheit. In was hatte sich eigentlich bei uns damals die NSDAP umbenannt? Wo ich denn das Bildle